A19. Hören Sie und sprechen Sie nach. Sie sprechen R. Fragen. Dort drüben. Drei Brötchen. Neben dem Solarium. Frau Krause ist im Solarium.